Lager hier kümmern. Zum Glück besitze ich noch 2 Isomatten. Den Rest müssen wir mit Kissen und... Der neue Lehrer schien wirklich ein besonderes Talent zu haben. Denn dass nun selbst Jenny Spaß am Lernen bekam, grenzte an ein Wunder. Die Mädchen freuten sich auf jede Stunde Eine Weile später kletterten die 3 Detektive aus dem kleinen Schlauchboot ans Festland. Dann paddelte Drago zur Insel zurück. Erinnerte die 3 Detektive sofort an den Bunker auf Mora Island. Bob schaltete den Laptop an. Also, kommt, Kollegen. Los! Kurze Zeit später ruderten die 3 Detektive mit dem Boot zur Insel hinüber, Mora Island. Als sie sie endlich erreichten, war die Sonne bereits untergegangen und starker Wind kam auf. Sie zogen das Boot auf den Strand. Okay. Wenn sie es doch tut, dann ist mein Tag gerettet. Noch was sage ich die ganze Woche?